Abschnitt 13 aus Nicholas Nickleby, Band 4, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 38. Kapitel. Gewisse Vorgänge nach einem Kondolenzbesuche, der späterhin noch wichtig werden kann. Smike trifft unerwartet mit einem sehr alten Freunde zusammen, der ihn nach seiner Wohnung einladet und keine Entschuldigung annehmen will. Ohne alle Ahnung der Demonstrationen ihres verliebten Nachbars und der Wirkung derselben auf das empfängliche Gemüt ihrer Frau Mama, hatte Käthchen Nickleby mittlerweile angefangen, ein Gefühl ruhigen Glücks bei sich zu hegen, das ihr seit langer Zeit und selbst bei den jeweiligen Lichtblicken ihrer Schicksale fremd gewesen war. Sie wohnte mit dem geliebten Bruder, von welchem sie sich so plötzlich hatte trennen müssen, unter demselben Dache. Sie durfte die anwidernden und beängstigenden Verfolgungen nicht mehr fürchten, denen sie ausgesetzt gewesen, und es war ihr, als wenn sie ein ganz neues Dasein begonnen hätte. Ihre frühere Heiterkeit war zurückgekehrt, ihr Gang hatte seine Elastizität und Leichtigkeit wieder gewonnen, die von ihren Wangen gewichene Farbe rötete dieselben wieder, und Käthchen Nickleby war schöner als je. Dies war das Ergebnis, auf welches Miss La Creevy durch ihre Beobachtungen und ihr Nachdenken geleitet war, nachdem das Haus, wie sie sich ausdrückte, von den Schornsteinen bis zum Kratzeisen der Haustür in Ordnung gebracht worden und die geschäftige kleine Malerin endlich einen Augenblick Zeit gehabt hatte, an die Bewohner desselben zu denken. »Was für wahr nicht der Fall gewesen ist, seit ich hier ankam«, sagte Miss La Creevy, »denn ich habe morgens, mittags und abends an nichts gedacht als an Hammer, Nägel, Schraubenzieher und Bohrer.« »Ich glaube, Sie denken niemals an sich selbst«, bemerkte Käthchen lächelnd. »Wirklich, Liebe, wenn ich es täte, solange ich an so viele angenehmere Gegenstände denken kann, wäre ich eine Gans«, erwiderte Miss La Creevy. »Beiläufig, ich habe auch an noch jemand gedacht. Wissen Sie, dass ich bei einem der Hausgenossen eine Veränderung, eine ganz außerordentliche Veränderung, wahrnehme?« »Bei wem?« fragte Käthchen ängstlich. »Doch nicht?« »Nicht bei Ihrem Bruder, Liebe, denn Nikolas ist immer derselbe liebevolle, gutherzige, verständige Mensch mit einem Stückchen vom, ich will nicht sagen von wem, im Leibe, wenn es die Gelegenheit mit sich bringt, der er war, als ich ihn kennenlernte. Nein, Smike, wie er genannt zu werden verlangt, denn er will von keinem Mister vor seinem Namen wissen, der arme Smike ist selbst in dieser kurzen Zeit gar sehr verändert.« »Wieso denn? In Betreff seiner Gesundheit? Nein, oh nein, in der Beziehung vielleicht eben nicht, obwohl er so schwach und elend ist und etwas im Gesicht hat, das mir, wenn ich es in dem ihrigen sähe, das Herz abstoßen würde. Nein, in der Beziehung nicht.« »In welcher anderen denn aber?« »Ich weiß es kaum zu sagen, habe ihn indes beobachtet, und gar oft sind mir dabei die Tränen in die Augen gestiegen, was freilich bei mir nicht gerade sehr schwer hält, da ich leicht genug in Wasser gerate. Aber hier, deucht mir, hatte ich guten Grund und Ursache dazu. Ich bin überzeugt, dass er, seit er hier, zum größeren Bewusstsein seiner Verstandesschwäche gelangt ist. Es ist ihm weit schmerzlicher zu wissen, dass er bisweilen irre wird und sehr einfache Dinge nicht begreifen kann. Ich habe ihn, wenn Sie nicht anwesend waren, beobachtet und gesehen, dass er vor sich hin brütend mit einer so jammervollen Miene dasaß, dass es mir fast unerträglich war, die Blicke auf ihn zu heften. Und dann stand er auf und ging hinaus, so entsetzlich bewegt und betrübt, dass ich Ihnen gar nicht sagen kann, wie wehe es mir tat. Noch vor kaum 3 Wochen hatte er einen so leichten Sinn, war immer so geschäftig und überglücklich, wenn er nur recht viel zu tun hatte, und stets vergnügt vom Morgen bis zum Abend. Jetzt ist er ein ganz anderes Wesen, noch ebenso willig, harmlos, treu, liebevoll, aber in keinem anderen Stücke mehr wie sonst. »Es wird ohne Zweifel vorübergehen«, sagte Käthchen. »Er ist ein sehr unglücklicher Mensch.« »Ich will hoffen«, fuhr Käthchens kleine Freundin mit einem bei ihr sehr ungewöhnlichen Ernste fort, »ich will hoffen, dass es vorübergeht und wünsche es von Herzen um des armen Burschen willen.« »Doch genug«, fügte sie in ihr gewöhnliches, munteres Plaudern zurückfallend hinzu, »ich bin mit meinem Gerede zu Ende und es ist ein langer Salm, und wär es auch sehr verkehrt gewesen, so würde ich mich ganz und gar nicht darüber wundern. Ich werde ihn jedenfalls heute Abend aufrichten, denn wenn er bis ganz nach dem Strande mein Knappe sein soll, so schwatze ich fort und immer fort und lasse nicht eher ab, als bis ich ihm ein Gelächter über irgendetwas abgelockt habe. Es ist für uns beide das Beste, wenn wir uns so bald als möglich auf den Weg begeben, denn was mich betrifft, so hat mein Mädchen vielleicht eine Liebschaft mit jemand, der mich bestiehlt, nur dass in meinem Hause freilich außer Tischen, Stühlen und Bildern meines Wissens nichts zu stehlen ist, und der Dieb müsste ein sehr kluger Dieb sein, der meine Bilder sehr vorteilhaft anbrächte, da ich es selbst nicht einmal kann.« Also redend versteckte die kleine Miss La Creevy ihr Antlitz in einen sehr niedrigen Hut und ihre Person in einen großmächtigen Schal und erklärte, der Omnibus könnte nunmehr kommen, sobald es ihm beliebte, denn sie wäre vollkommen fertig. Allein es musste noch Abschied genommen werden von Mrs. Nickleby, und lange bevor diese gute Dame mit einigen Reminiszenzen zu Ende war, welche natürlich genauen Bezug auf Zeit, Ort und Gelegenheit hatten, rasselte der Omnibus heran. Miss La Creevy geriet dadurch in große Aufregung und zog infolge davon, als sie dem Hausmädchen hinter der Tür 18 Pence in die Hand drückte, für so und so viel Pence kleines Geld aus ihrem Strickbeutel, das in alle möglichen Ecken der Hausflur rollte und über dessen Aufsuchen eine beträchtliche Zeit verging. Als es wieder beisammen war, erfolgten natürlich abermalige Abschiedsreden und Küsse, und der Omnibus, wie Miss La Creevy beteuerte, fluchte unterdessen so fürchterlich, dass es einen kalt überlief, es zu hören. Endlich tat er, als ob er davonfahren wollte, und nun schoss Miss La Creevy hinaus und hinein, entschuldigte sich dabei mit großer Zungenfertigkeit bei allen Passagieren und versicherte, dass sie unter keinerlei Bedingungen absichtlich würde haben warten lassen. Während sie sich nach einem passlichen Sitze umsah, schob der Kondukteur Smike hinein, rief, dass alles in Ordnung wäre, obwohl es keineswegs der Fall war, und das Riesenfuhrwerk setzte sich mit dem Geräusche von mindestens einem halben Dutzend Bierkarren in Bewegung. »Wir lassen den Omnibus seine Fahrt nach dem Belieben des vorerwähnten Kondukteurs, der graziös auf seinem kleinen Hintersitze ruhte und eine wohlriechende Zigarre rauchte, fortsetzen, anhalten oder sich wieder im Galopp oder Schneckengange weiter bewegen, wie es dem besagten Gentleman eben nützlich oder rätlich deucht, und ergreifen die Gelegenheit, zu Sir Mulberry Hawk zurückzukehren und zu erforschen, ob und wiefern es jetzt mit ihm nach seinem Sturze aus dem Cabriolet unter den Lesern bekannten Umständen wieder besser geworden war. Sir Mulberry Hawk lag mit einem gebrochenen Beine, einem mit Beulen bedeckten Leibe und einem von noch nicht ganz geheilten Wunden entstellten Gesichte ausgestreckt auf dem Rücken, und zwar mit der gewissen Aussicht, noch einige Wochen an sein Lager gefesselt zu sein. Die Herren Hay und Rupfer saßen scharf trinkend im anstoßenden Zimmer und unterbrachen ihr eintöniges Unterhaltungsgemurmel dann und wann durch ein halb unterdrücktes Lachen, während der junge Lord, der einzige nicht hoffnungslos Unverbesserliche in der Sippschaft und der wirklich ein gutes Herz hatte, mit einer Zigarre im Munde bei seinem Mentor saß und ihm beim Licht einer Lampe aus einem Zeitungsblatte solche Bruchstücke vorlas, welche am wahrscheinlichsten seine Teilnahme in Anspruch nehmen mussten. »Die verwünschten Schufte«, rief der Patient, den Kopf ungeduldig nach dem Nebenzimmer umdrehend, »wird Ihnen nichts die Höllenkehlen stopfen?« Die Herren Hay und Rupfer hörten den Ausruf, hielten augenblicklich inne, winkten einander und füllten wie zum Ersatz für den Verlust der Gesprächsannehmlichkeiten ihre Gläser bis an den Rand. »Gott verdamm«, murmelte Sir Mulberry durch die Zähne und sich ungeduldig im Bette dehnend, »ist diese Matratze nicht hart genug und dies Zimmer nicht langweilig genug und der Schmerz nicht empfindlich genug, dass die mich auch noch plagen müssen? Was ist's an der Zeit?« »Halb neun«, antwortete sein Freund. »Rücken Sie den Tisch näher und lassen Sie uns die Karten wieder zur Hand nehmen«, sagte Sir Mulberry. »Kommen Sie, noch ein wenig Piquet.« Es war merkwürdig zu sehen, wie gespannt der Patient, der nur den Kopf von einer Seite zur anderen bewegen und sonst seine Lage durchaus nicht verändern konnte, den Freund beim Verlaufe des Spiels beobachtete und mit welcher Teilnahme, mit welchem Eifer und doch wie sicher und kaltblütig er spielte. Er war seinem Gegner mehr als 20-mal überlegen, der selbst dann, wenn er gute Karten bekam, was nicht oft der Fall war, verlor, endlich die Karten auf den Tisch warf und nicht mehr spielen zu wollen erklärte. Sir Mulberry streckte die abgemagerte Hand nach dem Gewinner aus und strich ihn mit einer prahlerischen Verwünschung und demselben heiseren, ob auch bei weitem nicht so lauten Lachen ein, als das gewesen war, als er in Ralph Nicklebys Speisezimmer vor ein paar Monaten hatte ertönen lassen. Er lachte noch, als sein Bedienter hereintrat und ihm sagte, dass Mr. Nickleby unten wäre und zu wissen wünschte, wie er sich heute befände. »Besser«, sagte Sir Mulberry ungeduldig. »Mr. Nickleby wünscht zu wissen, Sir«, »ich habe gesagt, besser«, unterbrach Sir Mulberry mit der Hand auf den Tisch schlagend. Der Bediente zögerte ein paar Augenblicke und sagte darauf, Mr. Nickleby hätte um die Erlaubnis gebeten, Sir Mulberry Fogg aufwarten zu dürfen, wenn er nicht belästigte. »Er belästigt allerdings. Ich kann ihn nicht sehen, kann niemand sehen«, rief sein Herr noch heftiger als zuvor. »Du weißt es ja, Dummkopf.« »Bitt um Vergebung, Sir«, wendete der Bediente ein, »aber Mr. Nickleby ist so dringend, Sir.« Die Sache war die, dass ihn Ralph bestochen hatte und dass er das Geld auch wirklich zu verdienen wünschte, um in der Zukunft ähnliche Geschenke mehr zu erhalten. Er wagte daher noch immer zu zögern. »Sagte er, dass er über Geschäftssachen mit mir zu sprechen hätte?«, fragte Sir Mulberry nach einigem ungeduldigen Besinnen. »Nein, Sir. Er sagte, dass er Sie zu sehen wünschte, Sir, recht dringend, Sir.« »Na, so lass ihn heraufkommen.« »Halt«, rief Sir Mulberry seines entstellten Gesichts gedenkend. »Setz die Lampe hinter mich, nimm den Tisch davor und setz einen Stuhl hin, weiter vom Bette, so.« Der Bediente führte diese Befehle aus, als wenn er ihre Absicht vollkommen begriffe, und verließ das Zimmer. Lord Searson sagte, er würde sogleich wiederkommen, ging in das anstoßende Gemach und verschloss die Flügeltür hinter sich. Gleich darauf wurden leise Fußtritte auf der Treppe vernommen und Ralph Nickleby drückte sich mit dem Hute in der Hand und gebückt wie aus tiefem Respekt die Blicke auf das Antlitz seines würdigen Klienten geheftet sacht herein. »Sie sehen, Nickleby, ich habe einen bösen Unfall gehabt«, begann Sir Mulberry mit erkünstelter Gleichgültigkeit und nach dem Stuhl hindeutend. »Ich sehe«, erwiderte Ralph fortwährend scharf hinblickend, »freilich bös. Ich würde Sie nicht wiedererkannt haben, Sir Mulberry. Oh weh, dies ist wirklich bös.« Ralphs Ton und ganze Haltung drückten die unterwürfigste Ehrerbietung aus und er sprach mit der gedämpften Stimme, mit welcher man aus zarten Rücksichten gegen einen Patienten zu reden pflegt. Allein seine Mienen zeigten, denn Sir Mulberry hatte sich abgewendet, den allergrößten Kontrast, und während er in seiner gewöhnlichen Stellung ruhig nach dem Daliegenden hinblickend vor dem Bette stand, hatte sein ganzes Gesicht, soweit es nicht von seinen vorstehenden und zusammengezogenen Augenbrauen beschattet wurde, den Ausdruck eines sarkastischen Lächelns. »Nehmen Sie Platz«, sagte Sir Mulberry, sich sehr mühsam nach ihm umwendend. »Bin ich eine Rarität, dass Sie dastehen und mich anstarren?« Als er ihm das Gesicht zukehrte, wich Ralph ein paar Schritte zurück, stellte sich an, als wenn er sich unwiderstehlich gedrungen fühlte, Erstaunen auszudrücken, aber entschlossen wäre, es nicht zu tun, und setzte sich in gut gespielter Verwirrung. »Ich habe mich unten jeden Tag erkundigt, Sir Mulberry«, sagte Ralph, »anfangs zweimal täglich, konnte es mir aber heute Abend nicht mehr versagen, Sie zu bitten, mich vorzulassen, und unsere alte Bekanntschaft und unsere Geschäftsverbindung, die für uns beide von Nutzen gewesen ist, werden meine Zudringlichkeit entschuldigen.« »Haben Sie sehr gelitten?« fragte Ralph sich vorbeugend und mit seinem häufigen, sauern Lächeln, da der Patient die Augen geschlossen hatte. »Mehr wie genug, als dass es mir behagen könnte«, erwiderte Sir Mulberry, den Arm auf der Decke unruhig hin und her bewegend, »und nicht genug, um einige verunglückte Halunken zufriedenzustellen, die wir beide kennen und die ihr Verderben sicherlich uns zur Last legen.« Ralph zuckte die Achseln zu der heftigen Gereiztheit, womit dies gesagt worden war, denn in seinen Worten und seinem ganzen Wesen lag eine so erbitternde, kalte Deutlichkeit, dass der Patient nur mit großer Mühe imstande war, sie zu ertragen. »Was für Geschäfte gibt es denn, die Sie heute Abend hergeführt haben?« fragte Sir Mulberry. »Ganz und gar keine«, erwiderte Ralph. »Einige Wechsel von Milord bedürfen der Prolongation, aber lassen wir es nur dabei, bis sie wiederhergestellt sind. Ich bin gekommen«, sagte Ralph noch langsamer und schnarrender, »bin gekommen, um Ihnen zu sagen, wie betrübt ich darüber wäre, dass ein, wenn auch verleugneter Anverwandter von mir, Ihnen eine solche Züchtigung hat angedeihen.« »Züchtigung«, unterbrach Sir Mulberry, »ich weiß, dass es eine schwere Züchtigung gewesen ist«, fuhr Ralph absichtlich missverstehend fort, »und dies hat mich noch begieriger gemacht, Ihnen zu sagen, dass ich den Landstreicher verleugne, dass ich ihn als Verwandten nicht anerkenne und Ihnen und jedermann überlasse, ihn nach Verdienst zu behandeln. Sie können ihm vom Leben zum Tode helfen. Ich werde mich nicht da reinmischen.« »Die Geschichte, die man mir erzählt hat, ist also ins Publikum gekommen«, fragte Sir Mulberry, die Hände und Zähne zusammenkneifend. »Allgemein verbreitet«, erwiderte Ralph, »alle Clubs und Spielhäuser sind voll davon gewesen. Es ist ein gutes Lied darauf gemacht worden, wie man mir gesagt hat«, fuhr Ralph, den Fragenden scharf in das Auge fassend, fort, »ich habe keine Kenntnis davon, da an mich dergleichen nicht zu gelangen pflegt, höre aber, dass man es sogar hat drucken lassen, um es unter der Hand in Umlauf zu bringen, was aber, wie Sie wissen, ebenso viel ist, als es der ganzen Stadt bekannt machen.« »Es sind Lügen«, rief Sir Mulberry, »ich sage Ihnen, es sind lauter Lügen. Mein Pferd wurde scheu.« »Man sagt, er hätte es scheu gemacht, indem er es durch Schläge in Schrecken gesetzt«, sagte Ralph mit derselben unbeweglichen Ruhe. »Einige sagen, auch Sie hätten die Flucht vor ihm ergriffen, was jedoch, wie ich weiß, gelogen ist. Ich habe es kühnlich gesagt, wohl 100 Mal. Ich bin ein friedliebender Mann, kann aber die Leute so etwas nicht von Ihnen sagen hören, kann und kann es nicht.« Sobald Sir Mulberry wieder imstande war, zusammenhängende Worte zu reden, beugte sich Ralph mit der Hand am Ohre und mit einer so ruhigen Miene zu ihm hinüber, als wenn sein Antlitz aus Gusseisen gewesen wäre. bin ich erst von diesem verwünschten Bette«, sagte der Patient in der Heftigkeit seines Ingrimms an sein gebrochenes Bein schlagend, »so werde ich eine Rache nehmen, wie sie noch niemand gehabt hat, beim allmächtigen Gott. Der Zufall begünstigte ihn, und so hat er mich auf ein paar Wochen gezeichnet. Ich will ihm aber ein Zeichen aufdrücken, das er bis an das Grab mit sich umhertragen soll. Werde ihm Nase und Ohren aufschlitzen, ihn peitschen, verstümmeln auf lebenslang. Ich werde noch mehr tun, werde den Keuschheitsspiegel, das Ziersamkeitsmuster, die zarte, fühlende Schwester...« Mag sein, dass sogar Ralphs kaltes Blut in diesem Augenblicke seine Wangen rötete. Mag sein, dass Sir Mulberry sich erinnerte, dass der schurkische Wucherer doch in seiner Kindheit den Arm um den Hals des Vaters des Bedrohten geschlungen haben musste. Genug, er hielt inne, hob wütig, aber stumm die geballte Faust empor und bekräftigte die unausgesprochene Drohung durch eine fürchterliche Beteuerung. »Es ist in der Tat verdrießlich«, nahm Ralph nach einem kurzen Stillschweigen und Sir Mulberry noch schärfer als zuvor in das Auge fassend das Wort, »zu denken, dass der vornehme Wüstling, der ausgelernte, mit allen Hunden gehetzte Roué, der geriebene von 20 Seasons, durch einen bloßen Knaben in eine solche Lage versetzt ist.« Sir Mulberry warf ihm einen Zornblick zu, allein Ralphs Augen waren auf den Boden geheftet und seine Mienen hatten keinen anderen Ausdruck als den des Nachsinnens. »Ein Flederwisch, ein Bürschchen«, fuhr er fort, »gegen einen Mann, der ihn durch sein bloßes Gewicht zermalmen könnte, ganz zu geschweigen, Sir, Ihre Geschicklichkeit im, denn wenn ich nicht irre«, sagte Ralph und hob die Blicke empor, »so gehörten Sie einst zu den Beschützern der edlen Boxkunst, nicht wahr, Sir?« Der Patient machte eine ungeduldige Bewegung, welche Ralph für gut fand, so zu deuten, als ob Bejahung durch sie hätte ausgedrückt werden sollen. »Ah«, sagte er, »ich dachte es wohl. Es war, bevor ich sie kannte, allein ich war ziemlich gewiss nicht zu irren. Er scheint gewandt und behende zu sein. Allein diese Vorteile waren mit den ihrigen verglichen doch nur sehr gering. Glück, Glück! Diese landstreicherischen Galgenvögel haben es immer.« »Er wird es sehr nötig haben, wenn ich erst wieder hergestellt bin«, versetzte Sir Mulberry Fogg. »Mag er ausreißen, wohin er will?« »Oh, daran denkt er nicht von fern«, fiel Ralph rasch ein. »Er ist hier, guter Herr, und erwartet Ihre Befehle. Sie können ihn am hellen Mittag in den Straßen der Hauptstadt finden. Er nimmt die Sachen vollkommen leicht und sucht sie eher, als dass er sie meidet.« »Bei Gott«, sagte Ralph, und seine Stirn verdüsterte sich, denn sein Hass gegen seinen Neffen gewann die Oberhand über seine Bosheit gegen Sir Mulberry, »bei Gott, wenn wir in einem Lande wohnten, in welchem ich es mit Sicherheit tun könnte, so würde ich kein Gold schonen und ihn erdolchen und den Hunden zum Futter vorwerfen lassen.« Als Ralph zu einiger Verwunderung Sir Mulberrys auf diese Weise seinen zärtlichen Oheimsgefühlen Luft gemacht hatte und eben zum Hute griff, um Abschied zu nehmen, trat Lord Searson wieder herein. »Ins Teufels Namen, Fogg, wovon haben Sie mit Nickleby gesprochen?« sagte der junge Mann. »Ich habe in meinem Leben keinen so unerträglichen Lärmen gehört.« »Kakaka! Wow, wow, wow! Was hat es gegeben?« »Sir Mulberry war zornig, Milord«, sagte Ralph nach dem Lager hinblickend. »Ich will hoffen, nicht um Geldes willen. Es ist doch nichts Unangenehmes vorgefallen im Geschäft, Nickleby?« »Keineswegs, Milord«, erwiderte Ralph. »In diesem Punkte kommen wir stets überein.« Sir Mulberry erinnerte sich der Veranlassung. Ralph brauchte weder fortzufahren, noch konnte er es, denn Sir Mulberry bemächtigte sich des Themas und machte seinen Gefühlen durch Verwünschungen und Drohungen fast ebenso ingrimmig Luft als vorhin. Ralph bemerkte als ein sehr guter Beobachter, nicht ohne Überraschung, dass sich während der Tiraden Sir Mulberrys das ganze Wesen Lord Searsons veränderte, der zu Anfang derselben seinen Knebelbart so gleichgültig und dandyartig als möglich in Locken gedreht hatte. Er war noch verwunderter, als der junge Lord, sobald Sir Mulberry schwieg, unwillig und fast ohne Affektation erklärte, der Gegenstand dürfe in seiner Anwesenheit nicht wieder erwähnt werden. »Und wohl zu merken, Fogg«, fügte er mit ungewöhnlicher Energie hinzu, »ich werde an einem unmännlichen Angriffe auf den jungen Menschen nie teilnehmen und auch einen solchen nicht dulden, wenn es in meiner Macht steht.« »Unmännlichen Angriff«, Lord Searson, unterbrach sein Freund. »Ja, ja«, sagte der Lord ihn fest anblickend, »hätten Sie ihm gesagt, wer Sie wären, ihm Ihre Karte gegeben und nachmals gefunden, dass Sie sich seines Standes oder Charakters wegen nicht mit ihm duellieren könnten, so wäre es schon schlimm genug gewesen, bei meinem Leben schon schlimm genug. So aber hatten Sie Unrecht, auch ich fehlte, indem ich mich nicht in das Mittel legte, und es tut mir leid. Was ihnen nachher begegnete, war ebenso sehr Zufall als beabsichtigt und mehr ihre als seine Schuld. Und sie soll mit meinem Wissen nimmermehr grausam an ihm gerecht werden. Nimmermehr!« Er drehte sich bei diesen Worten um und entfernte sich, kehrte aber, bevor er die Tür des anstoßenden Zimmers erreicht hatte, wieder zurück und sprach mit noch größerer Heftigkeit weiter. »Ich glaube jetzt, glaube auf meine Ehre, dass seine Schwester ebenso tugendhaft und sittsam als schön ist, und von dem Bruder sage ich, er handelte, wie es ihm als einem Bruder geziemte. Sein Benehmen war männlich und mutvoll, und ich wünsche von ganzem Herzen, dass wir beide uns nur halb so gut benommen haben möchten.« Also redend ging er hinaus und ließ Ralph Nickleby und Sir Mulberry im unangenehmsten Erstaunen zurück. »Ist das Ihr Zögling?« fragte Ralph leise, »oder ein junger Gelbschnabel, der soeben aus der Pension eines Landpfarrers kam?« »Neulinge haben bisweilen solche Anfälle«, erwiderte Sir Mulberry Fogg, sich auf die Lippen beißend und nach der Tür weisend. »Überlassen Sie ihn mir.« Ralph wechselte einen freundlichen Blick mit seinem alten Bekannten, denn die beunruhigende Überraschung hatte sie plötzlich einander wieder genähert, und kehrte langsam und nachdenklich nach Hause zurück. Miss La Creevy und ihr Knappe waren unterdessen in der Wohnung der Ersteren angelangt. Die Gutmütigkeit der kleinen Miniaturmalerin wollte es schlechterdings nicht zulassen, dass Smike wieder fortginge, ehe er eine kleine Erfrischung zu sich genommen. Smike hatte durchaus nichts da wieder einzuwenden, hielt sich länger auf, als er beabsichtigt hatte, und es war schon seit einer halben Stunde dunkel geworden, als er endlich ging. Er konnte den Weg nach Bow nicht leicht verlieren, derselbe lag gerade vor ihm und war ihm genau bekannt, da er fast täglich mit Nicholas in die Stadt gegangen und allein wieder zurückgekehrt war. Am Ludgate-Hügel angelangt, ging er ein paar Schritte seitwärts, um seine Neugier zu befriedigen und sich Newgate ein wenig anzusehen, und setzte darauf seine Wanderung durch die City umso rascher fort, als er plötzlich, indem er um eine Ecke bog, durch einen heftigen Stoß genötigt wurde, sich an einem Laternenpfahle festzuhalten, um nicht niederzustürzen. In demselben Augenblicke umfasste ein kleiner Knabe sein eines Bein, und in seinen Ohren tönte gellendes Geschrei. »Ich hab ihn, Vater! Hurra!« Smike kannte die Stimme nur zu wohl. Er blickte verzweiflungsvoll auf den Knaben hernieder, dem sie angehörte, sah sich um, und ein kalter Schauer überlief ihn von Kopf bis zu Füßen. Mr. Squeers hatte ihn am Rockkragen mit dem Griffe seines Regenschirms gehakt und hielt am anderen Ende mit allen Kräften fest. Das Triumphgeschrei ging von Master Wackford aus, der trotz alles Stampfens und Sträubens von Seiten Smikes mit der Zähigkeit eines Bullenbeißers festhielt. Der Unglückliche erkannte mit einem einzigen Blicke seine ganze Lage, war sogleich wie gelähmt und vermochte keinen Laut hervorzubringen. »Wundervoll«, rief Mr. Squeers aus, indem er sich an dem Schirme immer näher herangriff, bis er Smike endlich in den Händen beim Kragen fassen konnte. »Wundervoll, prächtig! Wackford, mein Junge, hol eine Mietkutsche!« »Eine Mietkutsche«, Vater, wiederholte der kleine Wackford. »Ja, eine Mietkutsche«, sagte Squeers, seine Augen an Smikes Anblicke weidend. »Ich schere mich den Henker um die Kosten. Wir wollen ihn in einer Mietkutsche mit nach Hause nehmen.« »Was hat er denn getan?«, fragte ein Arbeiter mit einem Mörteltroge, gegen den Mr. Squeers beim ersten Rucke mit dem Regenschirme angerannt war. »Alles Mögliche«, antwortete Squeers, seinen ehemaligen Zögling fortwährend wie verzückt anschauend. »Alles Mögliche. Er ist fortgelaufen, hat seinen Lehrer mörderisch angefallen. Es gibt keine Ruchlosigkeit, die er nicht verübt hätte. O gütiger Himmel, wie wundervoll, wie prächtig!« Der Arbeiter blickte Squeers und Smike zweifelhaft an. Allein den Letzteren hatte sein geringes Maß von Besinnungskraft gänzlich verlassen. Die Mietkutsche kam, Master Wackford stieg ein, Squeers schob den armen Smike nach, folgte sogleich und verschloss die Fenster. Der Kutscher fuhr langsam davon und der erwähnte und noch ein Maurer, eine alte Äpfelfrau und ein kleiner aus einer Abendschule zurückkehrender Knabe, die die einzigen Zeugen des Auftritts gewesen waren, blieben zurück, um sich den Letzteren nach Belieben zu deuten. Squeers setzte sich dem unglücklichen Smike gegenüber, stemmte die Hände auf die Knie, sah ihn einige Minuten mit unverwandten Blicken an, schien endlich wie aus einem seligen Traume zu erwachen, brach in ein lautes Gelächter aus und schlug seinen alten Schüler mehrere Male in das Gesicht, regelmäßig mit der rechten und linken Seite abwechselnd. »Es ist kein Traum, dies ist wirkliches Fleisch und Blut. Ich kenne es am Gefühl«, sagte er, verabreichte Smike, nachdem er sich durch diese Experimente noch fester von seinem Glücke überzeugt hatte, einige Ohrfeigen, um seinen Ergötzlichkeiten Abwechslung zu geben, und lachte bei einer jeden lauter und immer lauter. »Deine Mutter wird vor Vergnügen aus der Haut fahren wollen, mein Junge«, sagte er zu seinem Sohne. »Ob sie es wohl nicht wird«, versetzte Master Wackford, »dass wir, just wie wir aus einer Straße kamen, gegen ihn anrennen und dass ich ihn im Augenblick mit dem Schirme festhabe, wie mit einem Enterhaken, wie prachtvoll und wundervoll. Ha, ha, ha!« »Hielt ich ihn nicht gleich am Beine fest, Vater?«, sagte der kleine Wackford. »Freilich, und du hast deine Sache kapital gemacht, mein Junge«, erwiderte Squeers, den Sohn auf die Wange klopfend. »Sollst auch zur Belohnung die beste Jacke und Weste haben, die der erste neue Schüler mitbringt. Fahre nur immer sofort und tu, was du deinen Vater tun siehst, so wirst du, wenn du stirbst, plumps in den Himmel reinkommen und nach keinem Passe gefragt werden.« Er klopfte nach diesen Worten seinen Sohn abermals auf die Wangen und sodann Smike, aber mit mehr Kraftanwendung, und fragte ihn zugleich spöttisch, wie ihm seine gegenwärtige Situation gefiele. »Ich muss nach Hause«, sagte Smike, verstört umherblickend. »Das sollst du auch«, erwiderte Squeers, »und zwar sehr bald. Du wirst binnen wenigen Tagen wieder anlangen im stillen Dörfchen Dotheboys in Yorkshire, mein junger Freund, und das nächste Mal, dass du wieder auskneifst, gebe ich dir Erlaubnis, fortzubleiben. Wo sind deine Kleidungsstücke, in denen du fortliefst, du undankbarer Dieb und Räuber?« fuhr ihn Squeers zornig an. Smike warf einen Blick auf den netten Anzug, womit ihn Nicholas versehen hatte, und rang die Hände. »Weißt du wohl, dass ich dich an den Galgen bringen kann für dein Fortlaufen mit meinem Eigentume?« fuhr Squeers fort. »Weißt du wohl, dass aus Hausdiebstahl von Sachen bis 5 Pfund an Wert der Galgen steht und ich glaube obenein die Anatomie? Was meinst du denn, was deine damalige Garderobe wert gewesen ist? Weißt du wohl, dass der Stiefel, den du an einem Beine hattest, 1,5 Pfund kostete, als er ein Paar war, und der Schuh auch über 1 Pfund? Doch als du zu mir kamst, kamst du vor die rechte Schmiede, was Erbarmen anbelangt, und du kannst deinem Glückssterne danken, dass ich es bin, der dich mit dem Artikel zu bedienen hat. Wer Mr. Squeers nicht genauer kannte, würde geglaubt haben, dass ihm der fragliche Artikel gänzlich ausgegangen gewesen wäre und nicht, dass er große Vorräte davon für jedermann auf dem Lager hätte. Auch würde die Meinung skeptischer Personen ziemlich dieselbe geblieben sein, als er unmittelbar nach seiner Bemerkung Smike mit dem Beschlage seines Schirms vor die Brust stieß und ihm sodann mit demselben Instrumente Kopf und Schultern weidlich bearbeitete. »Ich habe noch nie einen Knaben in der Mietkutsche abgedroschen«, sagte er, als er innehielt, um auszuruhen. »Es hat seine Unbequemlichkeit, aber die Neuheit gibt der Sache dafür wieder einen besonderen Reiz.« Der arme Smike, er parierte die Schläge und Stöße so gut ab, als er konnte, und drückte sich den Kopf auf die Hände und die Ellenbogen auf die Knie stützend in eine Ecke. Er war vollkommen betäubt und dachte jetzt, da er keinen Freund zur Seite hatte, ebenso wenig an die Möglichkeit, dem allmächtigen Squeers zu entrinnen, als er in den langen traurigen Jahren seines Yorkshire-Lebens bis zu Nicholas' Ankunft daran gedacht hatte. Die Fahrt schien endlos zu sein, doch zuletzt steckte Squeers alle halbe Minute den Kopf aus dem Kutschfenster, um eine Menge Weisungen hinauszurufen, und nachdem noch einige elende Straßen zurückgelegt waren, befahl er zu halten. Die Kutsche hielt unweit Sawyer's Town vor Mr. Snorleys Tür, dessen sich die Leser aus einem der ersten Kapitel erinnern werden und bei welchem Squeers sein Quartier aufgeschlagen hatte, da er länger als gewöhnlich in London verweilte und der Moor, nachdem er Master Wackfords Appetit kennengelernt, sich geweigert hatte, denselben anders denn als einen Erwachsenen zu betrachten. »Da sind wir«, sagte Squeers Mike in das kleine Wohnzimmer hinein, zerrend, in welchem Mr. und Mrs. Snorley bei einer Hummerschüssel saßen. »Da ist der Landstreicher, der Ausreißer, der Rebell, das Ungeheuer von Undankbarkeit.« »Wie, der fortgelaufene Knabe«, rief Snorley, Messer und Gabel aufrecht auf den Tisch stemmend und die Augen so weit öffnend, als er sie aufzureißen vermochte. »Derselbe Knabe«, sagte Squeers mit giftiger Miene, die Faust mehrere Male dicht vor Smikes Nase bringend. »Wenn keine Dame anwesend wäre, so würde ich ihn jetzt, aber schon gut, ich werd's ihm schuldig bleiben.« Er erzählte darauf ausführlich. »Es ist ganz klärlich eine Fügung der Vorsehung, Sir«, bemerkte Mr. Snorley, die Augen in frommer Demut niedersenkend und die Gabel mit einem Stückchen Hummer zur Decke emporhebend. »Die Vorsehung ist offenbar wider ihn«, erwiderte Squeers und rieb sich die Nase. »Es war natürlich nicht anders zu erwarten. Jeder Mann hätt's vorauswissen können.« »Hartherzigkeit und Übertretung gedeihen niemals, Sir«, sagte Mr. Snorley. »Es wäre unerhört«, pflichtete Squeers bei, ein Röllchen Banknoten aus der Tasche nehmend und um nachzusehen, ob er auch keine verloren hätte. »Mr. Snorley, ich war des Wichts Wohltäter und Lehrer, habe ihn genährt und gekleidet. Ich war sein lateinischer, kommerzieller, mathematischer, philosophischer und trigonomischer Freund. Mein Sohn, mein einziger Sohn Wackford, war sein Bruder. Meine Frau, seine Mutter, Großmutter, Tante, ich kann auch sagen Onkel und alles in allem. Ihre beiden prächtigen Kinderchen ausgenommen, erwies sie sich nie gegen einen Knaben so mütterlich und liebevoll als gegen diesen Bösewicht. Und was ist mein Lohn gewesen? Was habe ich von meiner aufopfernden Menschenfreundlichkeit gehabt? Undank, Ma'am, den schwärzesten Pech, rabenschwärzesten Undank.« »Sie sind zu beklagen, Sir«, sagte Mrs. Snawley, »in der Tat zu beklagen.« »Wo ist er denn während der ganzen Zeit gewesen?« fragte Snawley. »Vielleicht bei...« »Warst du bei dem Satan, dem Nickleby-Patron?« fragte Squeers zu Smike gewendet. Doch weder Drohungen noch Faustschläge vermochten Smike auch nur die mindeste Antwort auf diese Frage zu entlocken, denn er hatte beschlossen, eher in dem schrecklichen Kerker, dem er wieder überliefert werden sollte, zu sterben, als auch nur ein Wort zu sagen, wodurch er den Freund in sein Schicksal hätte verwickeln können. Er hatte sich bereits erinnert, wie strenge Verschwiegenheit in Beziehung auf sein früheres Leben Nicholas ihm eingeschärft und eine verwirrte Vorstellung, dass sein Wohltäter, indem er ihn von Dotheboys mitgenommen, irgendein großes Verbrechen begangen haben könnte, das ihm, wenn es an den Tag käme, eine schwere Strafe zuziehen würde, hatte mit beigetragen, ihn in den Zustand der Betäubung und des Schreckens zu versetzen, in welchem er sich jetzt befand. Als Squeers alle seine Bemühungen vergeblich fand, brachte er den Verstockten in ein kleines Hinterzimmer im oberen Stockwerke, wo er die Nacht zubringen sollte, beobachtete die Vorsicht, seine Schuhe, Rock und Weste mit vorzunehmen und die Tür von außen zu verschließen und ließ ihn allein. Smikes Gedanken, wenn von eigentlichen Gedanken bei ihm die Rede sein konnte, zu schildern, würde unmöglich sein. Um einen menschlichen Geist in einen so schweren, dumpfen Schlummer zu versenken, muss Härte und Grausamkeit in den Kinderjahren sein Wachstum gehemmt haben. Jahre des Leidens und Duldens, erleuchtet durch keinen Hoffnungsstrahl, müssen ihm vergangen. Die Saiten des Herzens, die bei der Berührung der Zärtlichkeit und Liebe rasch anklingen, müssen an ihrer geheimen Stätte gerostet und gerissen und ohne den mindesten Widerhall einer alten Welt des Wohlwollens und freundlichen Sinnes. Und düster muss der kurze Tag und trüb die lange, lange Dämmerung gewesen sein, die einer solchen Seelennacht vorherging. Wohl gab es Stimmen, die ihn auch jetzt geweckt haben würden, allein die willkommenen Töne konnten nicht zu ihm dringen, und er kroch in sein Bett, dasselbe stumpfe, hoffnungslose, geknickte Geschöpf, wie ihn Nicholas in Dotheboys gefunden hatte. Ende des vierten Bandes. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 17. Oktober 2024. Ende von Nicholas Nickleby, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts.